Du hattest heute einen schlechten Tag? Du hast erfahren, dass deine Mutter Kinder hat? Du hast heute herausgefunden, dass deine Nachbarin neben dir wohnt? Dass Texte, Spuren und Buchstaben enthalten können? Dann brauchst du Schnickschnack. Schnickschnack? Du willst es doch auch. Hallo, alle miteinander. Hallo Chris. Hallo Andreas. Ja, hier ist Schnickschnack mit unserem lieben Herrn Christian Hilgert und... Und unserem galaktischen Andreas Weber. zweite Live-Sendung, Andreas. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Echt? Ja. Schaust gar nicht so aus? Ja. Ich lass mir das nicht so anmerken. Und bei uns gibt's heute Mord und Totschlag. Ja. Herr Jemini, was willst du denn jetzt damit wieder sagen? Also Herr Weber, aufpassen, ne? Oh. Uiuiui. Obwohl, wir haben heute eine Zeugin da, und zwar die Anna Schneider. Und es geht heute um die Kriminale bei uns und um den Fränkischen Krimipreis. Ja, also nochmal kurz für alle zum Mitschreiben. Hier ist Schnickschnack, die Sendung der Metropolregion Nürnberg. Christian, du hast dich wieder mal in Recherche geworfen und hast uns einen tollen Interviewpartnerin mitgebracht. Das muss man gendern, ja. Ein zu interviewenden Menschen. Ja, ich mache dein Mikrofon auch an. Man genau, sieht, so jetzt höre ich. Ja. Chris, du durftest gar nichts sagen. Was war da los? Okay, also. Und zwar unser Thema heute, Mord und Totschlag, die Kriminale. Ja. Es wird blutig. Es wird blutig, die Kriminale kommt nach Nürnberg und wir haben einen Studiogast eingeladen. Oder ich habe mir vorhin schon gedacht, Studiogast gibt es ja bloß in der männlichen Form. Ne, Gästin oder? Eigentlich. Ja. Studiogästin, und zwar die Anna Schneider. Ja. Anna, schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. War dann auf dem Schluss zu recht kurzfristig, ja, verkehrsmäßig. Stell dich doch bitte mal vor. Ja, wie stelle ich mich jetzt am besten vor? Für mich ist es ganz schön, heute bei Radio Z zu sein, weil vor ganz, ganz langer Zeit habe ich mal bei Radio Z meine ersten journalistischen Schritte getan. Da habe ich beim Kessen für Ratz in der Jugendsendung so Sendungen über, ich glaube, Nirvana und Kurt Cobain und über die RAF gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, waren das so die ersten Beiträge. Und ja, zwischenzeitlich hat sich viel getan. Dann habe ich irgendwann mal bei den Nürnberger Nachrichten volontiert, habe journalistisch gearbeitet, freiberuflich, und jetzt bin ich beim Aswi Wendy Verlag gelandet und bin da als Pressesprecherin tätig. Und deswegen bin ich heute hier. Super. Ich sag kurz was zur Kriminale. Die Kriminale entstand eigentlich 1985 auf der Frankfurter Buchmesse. 1985, das war eine Zeit, wo es am Telefon noch Wellscheiben gab. Also die über 30-Jährigen werden sich noch daran erinnern. Es war damals ungeheuer schwer, SMS zu schreiben mit den Dingen. Ne? Und hat ewig gedauert. Und 1986 war Gründungstagung, und zwar in Gelsenkirchen. Ja, und bis heute gibt es also durchgehend die Kriminale. 2013 war sie in Bern in der Schweiz. Es ist also ein deutschsprachiges Festival, das größte Krimi-Festival überhaupt. Und 2014 ist sie in Nürnberg und Fürth. Das ist diese Vorstadt von Nürnberg, wer es nicht kennt, vom 21. bis zum 25. Mai. Und was hast du denn uns zu erzählen? Was ist die Kriminale? Also du hast ja schon ein bisschen was vorweggenommen. Die Kriminale ist, wie man sagen kann, ein großes Krimi-Festival oder vielleicht sogar das größte deutschsprachige Krimi-Festival. Das wird ausgerichtet vom Syndikat. Das Syndikat ist ein Krimi-Autorenverband. Da sind über 800 Krimi-Autorinnen und Autoren sind da drin organisiert. Die sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und versuchen natürlich das Bestmögliche eben für ihr Genre, für den Krimi rauszuholen. Und deswegen, um das zu machen und um den Krimi da eben ein bisschen voranzubringen, treffen sie sich einmal im Jahr immer in einer anderen Stadt. Eben entweder in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Wie du schon gerade gesagt hast, letztes Jahr war es in Bern. Dieses Jahr sind sie im schönen Frankenland. Und da treffen die sich, um ihre Neuerscheinungen vorzustellen und ihre Besten auszuzeichnen. Und das tun sie dieses Jahr hier. Und deswegen darf ich heute da sein und ein bisschen was für den Aswi Wendy Verlag sagen, denn auch wir sind Mitglied im Syndikat. Und wie viele Krimi-Autoren habt ihr denn im Aswi Wendy Verlag? wie viele Krimi-Autoren insgesamt, oh Gott, das ist ganz schwierig, weil wir haben also natürlich feste Krimi-Autoren, wie jetzt zum Beispiel den Jan Beinsen oder den Tommy Goertz, die man ja einfach kennt, die so unsere fränkischen Bestseller, sage ich mal, sind. Aber wir haben natürlich auch immer ganz viele Anthologien. Wir haben ja zum Beispiel Tatort Franken oder wir haben jetzt zum Beispiel ganz neu haben wir eine Shakespeare-Anthologie, die sich um Krimis dreht. Und da sind dann immer Gastautoren da. Das heißt, so richtig fest kann man das nicht sagen, wie viele Krimi-Autoren wir haben, weil wir immer wieder Gastautoren haben, die eben in Anthologien mitschreiben. Also aber sie sind zahlreich. Okay, und bei Tatort Franken sind dann immer verschiedene, oder was? Das ist eine Reihe und ist das immer derselbe Autor dann oder sind das verschiedene? Nein, also Tatort Franken ist ja quasi immer ein Erzählband. Also eine Anthologie heißt ja, dass da verschiedene Erzählungen drin sind, verschiedene Kriminalgeschichten drin sind und die stammen von unterschiedlichen Krimi-Autoren. Natürlich von denen, die vielleicht auch eine größere Krimi-Reihe bei uns haben, die vielleicht einen bestimmten Kommissar bei uns haben, der regelmäßig ermittelt, wie dem Jan Beinsen seinen Paul Fleming oder also verschiedene Autoren eben. So, jetzt habe ich einen Hänger. Das ist kann ja immer mal passieren, ne? Also, in dieser Reihe Tatort Franken sind eben verschiedene Autoren grundsätzlich vertreten. Das sind auch nicht immer dieselben, sondern da scheint eben einmal im Jahr diese Reihe. Und da ist der Tatort, wie der Titel schon sagt, Franken. Also die Kriminalfälle spielen in Franken und die Autoren sind unterschiedliche Autoren. Mhm. Es gibt ja verschiedene Veranstaltungsorte. Gibt es da bei euch im Verlag dann auch eine Veranstaltung? Oder? Also bei uns selber im Verlag nicht, aber es gibt in Cadolzburg eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Die findet also während der Kriminale, die Kriminale ist ja vom 21. Mai bis zum 25. Mai und die Veranstaltung, die wir in Cadolzburg haben, ist tatsächlich eine spannende. Wir haben die zweite fränkische Kriminacht am Lagerfeuer. Und da ist es also einmal so, dass der Leonard M. Seidel, das ist ein regulärer Krimi-Autor von uns, der stellt einen Kurzkrimi vor, der in Cadolzburg spielt und unterstützt wird er dabei von der Band Hands Up and the Shooting Stars. Und das Besondere an dieser Band ist, dass sie aus lauter Krimi-Autoren besteht, die eben auch noch Musik machen. Und die performen bestimmte Songs, die irgendwie vielleicht auch was mit einem Verbrechen zu tun haben könnten. Killing Me Softly oder Knocking on Heaven's Door. Und zu diesen Songs haben sie dann auch gleich noch eine Geschichte geschrieben. Und die lesen sie dann auch noch am Lagerfeuer vor. Und ich glaube, das wird ganz toll, am 23. Mai um 20 Uhr in Cadolzburg. Okay, kann man da einfach vorbeikommen oder muss man da irgendwelche Tickets oder wie sieht das aus und wie viel sitzen dann so um so ein Lagerfeuer? Das muss ja dann vielleicht etwas größer sein. Vielleicht der Johannisfeuer. Das ist eher ein Johannes- oder ein Osterfeuer. Das ist schon ein größeres Feuer, aber man kann einfach vorbeikommen. Das ist, wenn man sich in Cadolzburg auskennt, ist es quasi gegenüber vom Schützenhaus, ist das ein Garten, ist eigentlich ein privater Garten, aber da findet eben die Veranstaltung statt. Findet, wie gesagt, schon zum zweiten Mal statt. Und man hat einen ganz wunderbaren Blick eben auch auf die Cadolzburg. Also ist romantisch und gruselig zugleich. Also selbst wenn man kein Krimi-Fan ist, kann man als alter Romantiker, kann man das besuchen. Dann. Kann man sich einfach ans Lagerfeuer stellen und gucken, ob Romantik aufkommt oder ob man eine Frau beschützen kann oder so. Okay. Super. Am 21. geht es los. Und die Veranstaltungsorte sind Altdorf, Ansbach, Cadolzburg, wie gerade erwähnt, Feuchtwangen, Forchheim, Herschbruck, Herzogenaurach, Langenzenn, Neumarkt, Neustadt an der Aisch, Rotschwabach, Stein, Wahnsinn. Chris, hast du das alles und auswendig jetzt hast gelernt? Du Fürth unterschlagen. Das haben wir gerade schon gemerkt, dass du Fürth als Vorstadt von Nürnberg unterschlägst. Aber nee, da wollte ich jetzt dazu kommen. Aha. Und weißt du, was in Fürth ist? In Fürth, ne? Ja. Öffnet. Da ist es schöner. Öffnet die Förderpolizei, ja, öffnet ihre Türen an dieser Kriminale. Mhm. Das heißt also, die ganze Mannschaft ist da unterwegs, alle zwei Polizisten. zwei und, gleich. Ja. Und, Chris, du musst zwar echt aufpassen mit den Fürtern, ne? Also du weißt schon, dass ich auch in Fürth wohne. Ne? Mord und Totschlag. Könnte sie passieren noch in der Sendung. Raus, damit wir eine Vorlage für den nächsten Krimi haben. Ja. Ich werde natürlich fleißig mitschreiben und gucken, was da bei euch passiert und ob wir dann den nächsten Mord in der Redaktion haben. Vielleicht schreibst du dann an, ne? Ja, mal schauen. Ja. Zum Beispiel so im Studio, ja, es geht plötzlich das Notband an, jemand kommt rein, ja, und merkt dann, okay, der Moderator ist, ja, Anne. Aber er hat es noch zum Notband geschafft. Weil man muss es erklären. Oder der Täter war das. Bei uns in Radio Z gibt es ja, diesen Notfallknopf. Wenn man den drückt, dann kommt Musik. Und das ist ganz wichtig. Also auch wenn man, selbst wenn man niedergestochen irgendwie hier am Boden kriecht, muss man noch diesen Notknopf drücken, weil sonst wäre Stille. Ja. Und Stille ist ja eigentlich der Tod fürs Radio. Also, definitiv. Genau. Also jetzt klingelt das Telefon, aber es sollte uns nicht weiter stören. Chris, ich habe dir vorhin ganz, ganz gemein den Ton, das Wort im Mund abgeschnitten. Ja? Also, so wie man das früher mit den Zungen gemacht hat. Ich war jetzt so konzentriert, dass ich das nicht einmal gemerkt habe. Also, du hast vorhin mein Mikro nicht aufgehabt, ja, das war's. Ja, was war denn jetzt mit Fürth? Also Fürth ist die Polizeiwache offen? In Fürth ist die Polizeiwache offen, das Filmhaus Nürnberg begleitet das Programm mit einer Reihe über den Privatdetektiv im Film. Und Anna, weißt du, ist Nürnberg ein Bildungszentrum, ja? Ja. Das bietet ja Kurse an. Sind da welche von eurem Verlag dann aktiv? Oder hast du schon mal so einen Kurs besucht? Weil es gibt zum Beispiel, da gibt es Kurse, wie du am besten Krimis schreibst und Stories und so weiter. Ja, es gibt auch einen Kochkurs. Ich glaube, da ist die Angela Esser mit an beteiligt. An Veganin, oder? Ein Krimi-Kochkurs. Nein, einen ziemlich blutigen. Nein, also echt? Halt ein Kochkurs für Mordsappetit, wenn ich das richtig in Erinnerung okay. habe. Jetzt müsste ich aber auch mal ganz kurz meine Unterlagen wälzen, weil es gibt so viele Veranstaltungen, dass ich nicht alle im Kopf habe. Und wenn ihr da reinschauen könntet, ne, das sind wahnsinnig viele Unterlagen. Also, wir sind und dann den sind die so klein gedruckt? Ja, wir haben fast halb. Und was ist um halb immer? Da kommt eine neue Folge von unserem Taxifahrer. Chris, wir hatten es gerade von der Polizei. Nicht wahr? Von der Fürther Polizei. Ja, genau. Ja. Ja. Und zwei Polizisten aus Fürth. Genau. Ja. Ja. Wie waren der drei. Waren drei? Mhm. Okay. Wir haben aufgestockt. Fürther Polizei stockt ihr Personal um ein Drittel auf. Ach, jetzt kriegst du vielleicht da, das ist nicht kein gutes Karma, ja, okay. was du hier dir sammelst. Jawohl. Genau, deswegen rein zufällig haben wir hat der Herr Walter Neistecker hat eine kleine Begegnung gehabt mit einem dieser grünen besten Freunde. Grünen Männchen. Ja, also viel Spaß und bis gleich. Aufseid, jetzt komm ich! Zebrastreifen sind nicht nur für Zebras gedacht! Walter Neistecker, Frankens Taxifahrer Nummer 1, erklärt euch die Welt. Ab sofort. Jede Woche auf infranken.de. Gesponsert von Regnitzriegel. Schokolade mit Karpfenjoghurtcreme. Heute Walter fährt ins Grüne. Ja! Ja, schönen guten Tag. 180 auf der Südwesttangente. Ich glaube, wir haben einen neuen Tagessieger. 180, das kann ich gar nicht glauben. So viel Pferde kriegen doch gar nicht. Ja. Also ich hätte jetzt gern Ihre Fahrzeugpapiere, Ihren Führerschein und wenn wir schon dabei sind, auch gleich den Ausweis. Ja, dau. Sie lesen wohl gern, hä? Ja. So, Herr Reinstecker. Moment mal. Ich heiße Neistecker. Walter Neistecker. Bitte bleiben Sie politisch korrekt. Also gut, Herr Neistecker. Sie sind also geboren und wohnhaft in Nürnberg und Sie sind verheiratet. Ja, mit meiner Frau, der Barbara, seit 25 Jahren. Kein Zuckerschlecken, kann ich Ihnen sagen. Nee. Wunderschön. Und Ihrem Fahrzeug nachzuurteilen, sind Sie Taxifahrer. Sie sind ein wenig ein Schnellchecker, hä? Haben Sie das Taxischild oben erkannt, hä? Und Ihrem Geruch nachzuurteilen, könnte ich mir vorstellen, dass Sie den ein oder anderen Tropfen Alkohol intus haben. Ist das richtig? Ja, das kann ja schon sein. Ja. Ich habe bloß 5 Bier getrunken, ich muss ja nur Taxi fahren, ne? So. Hätten Sie denn etwas dagegen, wenn wir einen kleinen Alkoholtest mit Ihnen durchführen? Oder wollen Sie lieber gleich mit aufs Krankenhaus kommen? Ich nehme Antwort A. Na gut, dann müssten wir wohl blasen. Mein lieber Herr Gesangsverein, 0,8 Promille. Ich glaube, damit gehört Ihr Führerschein wohl mir. Moment mal, Sie kenne ich doch. Na freilich, jetzt weiß ich ja woher. Sie kommen doch immer zu meiner Nachbarin, der Gelinde. Stimmt's? Die Gelinde kennen ja, Sie? Ja, die Gelinde, das ist ja ein heißer Feger, ne? Komischerweise kommen Sie immer bloß, wenn Ihr Mann nicht daheim ist, ne? Ich kenne Sie vom Sehen und vom Hören vor allem kenne ich Sie, ne? Haben Sie mal, geht's Ihnen da nicht gut oder was? Weil Sie immer so schreien und so wimmern? Ja, vielleicht hätten Sie Lust, doch weiterzufahren. Sie waren ja ganz grün im Gesicht. Ist Ihnen nicht gut? Aber zu Ihrer Uniform passt das perfekt nicht. Brauchen Sie Hilfe? Nein, nein, nein, ich brauche keine Hilfe. Eigentlich brauche ich eigentlich jetzt nur meine Ruhe. Wie wär's, wenn Sie einfach... Aber Sie haben mich doch noch gar nicht gefragt, ob ich Waffen an Bord habe. Oder Sprengstoff. Ich halte Sie jetzt nicht unbedingt für... Oder ob ich heute zum Beispiel schon Terroristen durch die Gegend gefahren habe. Und wissen Sie was, ich verrate Ihnen was nicht. Mein Verbandskasten ist auch abgelaufen. Ich bitte Sie, fahren Sie doch einfach nur weiter. Naja, na gut, na fahre ich halt, ne? Mit Ihrem Einverständnis. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, der Walter. Du hast mich jetzt aber aus der Bahn geworfen. Ja, wir haben... Wir haben ja, furchtbar, ne? Wir haben... Weitere Zeuginnen hinzubekommen, und zwar die Ulla Meckler und die Elisabeth Kolb. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ihr könnt ruhig ins Mikro sprechen, seid nicht so genannt. Servus. Hallo. Anna, erzähl doch mal, wer sind die zwei? Wer die beiden sind? Ne, das sind Kolleginnen von mir, die arbeiten mit mir beim Ars Vivendi Verlag, und nachdem wir ja alle voll ranklotzen müssen für die Kriminale, arbeiten wir natürlich auch alle eng zusammen. Im Dreierteam. Die Elisabeth ist mit mir zusammen in der Presseabteilung, und die Frau Meckler, die macht bei uns die Veranstaltungen und kümmert sich darum, dass alles reibungslos abläuft. Die Frau Meckler und die Frau Kolb. Jawohl. Da macht aber keine von euch den Kochkurs, ne, bei dem wir waren. Den Mordshunger. Oder wie heißt der? Mordshunger, ne? Hat er geheißen. Mordshunger, genau. Ja. Also, nee, wir lassen kochen. Also, wir lassen in dem Fall die Autoren kochen, wir lassen aber auch manchmal unseren Verleger kochen, der bekocht uns auch manchmal in Cadolzburg. Echt? Macht ihr das, ja? Ja. Der ist ja lieb, ne? Super. Ihr habt einen super Chef, ne? Solche Chefs muss man haben. Okay. Die Kriminale ist ja unter anderem auch in Fürth, ne? Ja, also du versuchst es ja permanent unter den Tisch fallen zu lassen oder unter den Teppich zu kehren. Ja, aber ob dir das schmeckt oder nicht. Also ob dir das schmeckt oder nicht, die findet nicht nur auch in Fürth statt, die wird sogar in Fürth eröffnet. Die wird in Fürth eröffnet. Bist du dabei bei der Eröffnung? Ja, da sind wir alle dabei, natürlich, klar. Also schon deswegen, weil ja zur Eröffnung auch der Fränkische Krimi-Preis vergeben wird, den wir zum dritten Mal ausgerufen haben, zusammen mit den Nürnberger Nachrichten. Und bis dahin haben wir dann hoffentlich nicht nur die Jurypreise, sondern auch den Publikumspreis eruiert, und dann können wir die Preise vergeben. Den Fränkischen Krimi-Preis, den gibt es seit 3 Jahren, soweit ich weiß. Genau, seit 3 Jahren haben wir den Fränkischen Krimi-Preis. Wird heuer zum dritten Mal verliehen. Und 128 Nachwuchsautoren und Autorinnen nehmen da teil. Also es ist eben so, dass wir den jetzt zum dritten Mal ausgeschrieben haben, und heuer war die Beteiligung tatsächlich so hoch wie nie. Also wir hatten 128 Einsendungen. Das heißt, dass sich unsere tapfere Jury da durch mehrere, also auf jeden Fall durch über 1000 Seiten lesen muss. Also jeder Autor durfte ja bis zu 10 Seiten einreichen für seine kurze Kriminalgeschichte. Und natürlich muss die Jury fairerweise alles gleichberechtigt lesen. Und am Ende bleiben dann zum einen die Preisträger übrig, die ich natürlich noch nicht verraten darf. Die werden eben dann am 21. im Stadttheater Fürth verraten. Und zum anderen steht momentan im Internet auf unserer Fränkischen Krimi-Preisseite von Ars Vivendi ist momentan eine Shortlist von den 10 besten Krimi-Geschichten, die die Jury rausgefunden hat. Und die kann man da einfach lesen, und dann kann man seine Stimme abgeben und sagen, welcher den Publikumspreis bekommen soll, welcher Autor oder welche Autorin. Okay, also aus den 128 habt ihr jetzt 10 rausgesucht. Genau. Und da war dann im Internet abgestimmt, also jeder kann da seine Stimme dazu abgeben, und die 3, die dann am Schluss rauskommen, 3 kriegen, glaube ich, einen Preis, oder? Nee, das ist jetzt nicht ganz so. Also natürlich, also unsere Jury, die jetzt auch diese 10 Geschichten rausgesucht hat, also die 10 besten Geschichten, die wir eben Shortlist nennen, da darf das Publikum abstimmen, und die Geschichte, die die meisten Stimmen bekommt, das ist der Publikumspreis. Die anderen 3 Preise, die vergeben werden, also der 1., 2. und 3. Platz sozusagen, der wurde von unserer Jury vergeben. Ah ja. Da darf ich leider noch keine Hinweise geben. Das ist sehr schade. Ja, das denke ich mir. Aber man kann ja schon mal reinlesen. Anna, wir kennen uns so lang. Also, kannst du hier mal... Nee, wer kann denn überhaupt daran teilnehmen? Jeder. Jeder. Also das ist auch ganz, ganz spannend, weil ich muss ehrlich sagen, es hat jetzt quasi von der Schülerin bis zum Rentner, Großvater jeder teilgenommen. Also unsere jüngste Teilnehmerin, die eine Geschichte eingesendet hat, ist tatsächlich 13 Jahre alt gewesen, und der Älteste war weit über 70. Also okay. Es hat wirklich jeder, der quasi einen Stift in die Hand nehmen kann oder eben in eine Tastatur reinhacken kann sozusagen, kann daran teilnehmen, und er braucht halt eine gute Idee und muss dann vielleicht auch noch auch ein bisschen Talent fürs Schreiben haben und ein bisschen eine kriminalistische Ader. Und dann sollte er uns 10 Seiten liefern. Jetzt ist es natürlich schon rum, aber nächstes Jahr wird es den Preis sicher wieder geben. Wie ist denn dann da so der Altersdurchschnitt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also so grundsätzlich, sind es dann eher Ältere oder eher Jüngere? Oder? Puh, also ich würde sagen, das Gros ist wahrscheinlich eher so zwischen 35 und 45. Und okay, dann gibt es eben Ausreißer nach oben und nach unten. Aber so. Und Bedingung ist, dass der Tatort praktisch in Franken ist, ne? Also zum einen sollte der Tatort in Franken sein und zum anderen darf der oder diejenige noch keinen eigenständigen Roman oder eine eigenständige Kriminalgeschichte veröffentlicht haben. Mhm. Also geht jetzt nicht um Kurzgeschichten, sondern eben richtig eine Buchveröffentlichung, einen Roman eben. Und ja, es sollte natürlich jetzt nicht in irgendeiner Form eben am Verlag beteiligt sein oder so, wie das halt üblich ist bei Preisen. Ja, also ihr dürftet zum Beispiel überhaupt nichts einreichen, ne? Ist klar. Nee, das wäre ja jetzt auch ein bisschen komisch. Okay. Und dann müsste ich ja nur rübergehen ins Lektorat und sagen, hey, die Geschichte, die ich ganz oben drauf gelegt habe. Aber sowas machen wir nicht. Ich weiß nicht, da hat Elcher dann unter Pseudonym geschrieben. Auch die Pseudonym einreichen, müssen uns ihren wahren Namen nennen. Ah ja, okay. Du jetzt persönlich, liest du viel Krimi oder bist du Krimi-Fan? Ja, das würde ich schon so sagen. Also ich meine, natürlich beruflich motiviert muss ich viele Krimis lesen, weil ich natürlich einfach alles lesen muss, was bei uns im Verlag so anfällt. Aber ich lese auch tatsächlich trotzdem noch in meiner Freizeit Krimis, die nicht bei Aspi, wenn die erscheinen. Okay, es geht nämlich darum, wenn du 128 Krimis liest oder diese kurzen, ja, über 10 Seiten oder 18.000 Zeichen dürfen sie ja haben, ne? Ja, genau. Genau. Mit Seiten. 18.000 Seiten. 18.000 Seiten wäre wirklich ambitioniert gewesen. Ja. Nee. Ja, genau, das wäre wegen ambitioniert. Hätten wir uns nächstes Jahr getroffen. Wie schätzt denn du, ich meine, du bist ja vom Fach, bist ja Profi, wie schätzt denn du die Qualität ein? Also was würdest denn du sagen? Ist da jetzt, wenn man 128 hat, würdest du sagen, 60 sind so ein Scheiß, ja? Wie viel gutes Material ist da dabei? Das ist ganz schwierig. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel gutes Material dabei. Also erstmal lesen es ja unsere Lektoren. Also nicht die Presseabteilung liest das, sondern die Lektoren, die eben auch, wenn bei uns jetzt ein Buch zum Beispiel eingeht im Verlag und jemand sagt, ich würde gerne mein Buch veröffentlichen, dann liest es ja auch das Lektorat und nicht als erstes die Presseabteilung. Wir bekommen dann nur das, was das Lektorat für gut befindet. Und so ist es bei dem Preis jetzt natürlich auch. Und die Jury bestand aus zum einen Buchhändlern, dann von einer Redakteurin aus der Region, aus Nürnberg und aus Fürth. Dann von den Nürnberger Nachrichten war eine Redakteurin mit dabei und eben unsere Hauptlektorin, die Felicitas Igel. Die haben eben diese Geschichten gesichtet. Soweit ich das gehört habe, war da sehr, sehr viel sehr Gutes dabei. Aber die Geschichten, also die 10 Geschichten, die jetzt ausgewählt sind, sind schon auch mit deutlichem Abstand zu den anderen Geschichten. Also da gibt es vielleicht noch so 5, 6 Geschichten, das sind so Grenzkandidaten, wo dann halt härter diskutiert wird in der Jury, wer kommt jetzt rein oder nicht. Aber die anderen setzen sich dann schon deutlich ab von dem. Also so 15 Geschichten sind eher im Rahmen dessen, wo man sagt, okay, die kann man veröffentlichen und bei den anderen ist es vielleicht eher so ein bisschen. Jetzt haben wir so 10% Hobby. Wie hat man denn Chancen zum Beispiel, wenn man jetzt so einen kurzen Krimi geschrieben hat und man kriegt jetzt vielleicht keinen Preis, ja, dass dann trotzdem euer Verlag auf denjenigen zukommt und sagt, pass auf, und das hat mir gefallen, willst du nicht einen Krimi schreiben und wir bringen ihn raus? Oder welche Voraussetzungen muss man denn dann bei euch haben? Puh. Also zunächst mal braucht man natürlich eine gute Idee. Aber ich sag mal, dass man jetzt einfach so aus dem Stand heraus, ohne irgendwas jemals veröffentlicht zu haben, quasi seinen ersten Kriminalroman oder auch überhaupt einen Roman veröffentlicht, das ist wahrscheinlich eher die Seltenheit. Also ich sag mal, sowas wie jetzt zum Beispiel der Fränkische Krimipreis ist eben schon eine Chance, dass jemand auf einen aufmerksam wird. Und das ist ja zum Beispiel auch so, dass der Gewinner vom letzten Jahr zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch hingeht und eben seinen ersten eigenen Roman vorstellt. Also es ist dann durchaus so, dass es für die gewinnen oder die eben in der Endausscheidung sind, dass es für die durchaus auch dann eben mit dem Schreiben weitergehen kann. Wer war denn das letztes Jahr dann? Moment, der Jeff Röckelein. Okay. Der veröffentlicht jetzt seinen ersten Kriminalroman Arme Hunde. Der kommt jetzt auch parallel eben zur Kriminale raus und er wird auch quasi die Laudatio für die Gewinner erhalten, die jetzt dann eben ausgezeichnet werden bei der ersten Fränkischen Kriminacht. Und wie ist denn der Preis dann dotiert, oder die Preise? Also die Geschichten werden abgedruckt, zwei der Geschichten werden abgedruckt in Tatort Franken. Okay. Mhm. Jetzt muss ich aber schon mal sagen, also ich habe mich jetzt ja zurückgehalten, aber ich muss jetzt mal ganz investigativ nachfragen. Ja. Du hast dich vorhin so etwas rumlaviert. Jetzt sag doch mal wirklich, was ist denn der Preis, was ist denn da ausgeschrieben? Also ich soll dir jetzt sagen, was die Leute kriegen, wenn sie quasi den Krimi-Preis, den fränkischen Krimi-Preis gewonnen haben. Okay, dann will ich mal nicht so sein. Also zum einen, und ich denke, das ist natürlich für die Leute auch am wichtigsten, ist es eben so, dass die ersten zwei in Tatort Franken, in dem Fall in Tatort Franken Nummer 5, eben veröffentlicht werden. Dann ist es aber auch noch so, dass der erste Gewinner tatsächlich einen Geldpreis bekommt, nämlich 1000 Euro. Und der zweite und dritte, die bekommen jeweils Büchergutscheine im Wert von 200 und 100 Euro. Und der Publikumsliebling, der bekommt 250 Euro. Okay. Gutschein. Wisst ihr, man muss nur nachfragen, Chris. Ja, also. Lass dich nicht immer so unterbuttern. Ich sag mal, ne? Ich sag mal. bei also drei Mädels da, also da habe ich keine Chance, ja. Also man kann im Großen und Ganzen, ja, kann man sagen, wenn man den fränkischen Krimi-Preis gewonnen hat, dann. Haben wir ausgesagt? Geht's los. Dann haben wir ausgesagt, ganz einfach. Ja. Fängt das Leben erst richtig an. ja, wir verlosen ein Buch, Anna. Ja. Erzähl mal, was für eins? Wir würden euch gerne zur Verlosung zur Verfügung stellen, unsere Anthologie zur Kriminale. Die dürfen nämlich in diesem Jahr wir eben rausgeben, weil wir ein begleitender Verlag von der Kriminale 2014 sind. Und die heißt Nicht nur der Hund begraben. Und warum heißt sie so? Weil das Ganze in Franken spielt. Oh nein, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Also, Nicht nur der Hund begraben, da sind 19 Syndikatautoren, haben sich einfach Gedanken gemacht, haben in Franken recherchiert, haben Franken unter ihre kriminalistische Lupe genommen. Und was dabei so rausgekommen ist, das haben sie dann eben in kurzen Geschichten festgehalten. Und davon stellen wir euch gerne drei Stück zur Verfügung, die wir verlosen. Drei Stück? Na klar. Sensationell. Chris, ja. Wie machen wir das mit der Verlosung? Ihr könnt anrufen. Und zwar alle Radio Z-Mitglieder können ihn anrufen unter der 0911. Was mit den anderen? Das ist so geregelt, also weil Radio Z ja ein Verein ist. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt da nicht ins Detail gehen. Ich glaube, vorhin hat sie gesagt, wo wir es mit den Preisen gehabt haben, wir müssen Musik machen. Also ich müsste jetzt fast da Musik machen. Nee, also es ist so, dass die Mitglieder... bei Gewinnspielen, nur Mitglieder können da gewinnen, ja, genau. Also, liebe Mitglieder, ihr könnt gewinnen. Ja, ich habe das mal übersetzt auf Deutsch gerade. Ja, ich war halt ein bisschen ausführlicher. Entschuldigung, und Andreas. Und euer ja. Telefon mit Wählscheibe überprüft das dann. Ah, ja, genau. Genau. und zwar könnt ihr anrufen unter der 0911 45 00 3x die 6. Drei Bücher stehen zur Auswahl. Das sind dreimal die gleichen, das ist schwierig, wenn sie da jetzt wählen. Ja genau, drei verschiedene Leute. Sag's bitte nochmal die Nummer, ich habe die jetzt gerade nicht auf meinem Handy so schnell eintippen können. 0911 Herr Weber, 45 00 3x die 6. Und falls ihr die Sendung auf Schnickschnack auf Facebook hört. Ihr könnt auch auf Schnickschnack schreiben oder auf Facebook schreiben. Ja, und dann machen wir mit dem Spiel halt da weiter, falls jetzt keiner anruft. Es gibt Bücher zu gewinnen. Bücher genau. Sind was Gutes, Bücher sind kulturell. Vielleicht muss ich noch ganz kurz dazu sagen, Bücher das kriminale Buch erscheint natürlich, also es dauert noch ein bisschen, es erscheint nämlich erst Mitte April. Also die müssen sich dann ein bisschen gedulden, bis sie das Buch kriegen, weil es dauert ja auch noch ein bisschen, bis die Kriminale losgeht. Naja, das ist ja... Oh, es ruft schon jemand an. Es ruft jemand an? Ja, der Herr Weber wird das mal organisieren. Ja, jetzt kommt der Herr Weber, genau. Ja, ja, und wir machen da weiter. Hallo. Und zwar, Andrea, Anna, entschuldige. Jetzt wird es aber hier bunt. Du musst nur noch ein paar Sekunden warten. Bei den Geschichten, ja, die engere Auswahl geschafft haben. Ja. War da eine Idee dabei? Herr Weber, würden Sie Ihr Telefongespräch bitte beenden? ich muss, aber ich habe jemanden in der Leitung, verdammt nochmal. Dann mach doch bitte dein Mikro runter, da können wir da weiterreden. Ich soll mein Mikro? Ja. Ach, du bist ein Genie, Chris. Okay, ja. Aber man hätte doch jetzt auch hören können, wer da gewonnen hat. Ja, das sagen wir dann. Na gut. Mit kompletter Adresse. So, jetzt können wir weitermachen. Ist ja kriminell. Das ist echt kriminell, ja. Moment. Jetzt hört man was. Also, ich glaube, man hört was. Hört ihr was auf dem Hörer? Wir hören was, ja. Jetzt ist jemand am Telefon. Wen haben wir denn da? Meinst du jetzt mich? Ja, dich meine ich. Okay, Simona Haneke. Ja, super. Und du hast ein Buch gewonnen, wenn du Mitglied bist. Bist du Mitglied? Ja, bin ich. Juhu! Wollt ihr mich kurz mal applaudieren oder so, Mensch? Juhu! Wahnsinn. Und was mich besonders freut, du hörst Schnickschnack. Super. Simone, herzlichen Glückwunsch, du hast das Buch gewonnen. Wir haben noch zwei Bücher zu verlosen und da Herr Weber leider nicht multitaskingfähig ist, würde ich euch bitten, ruft an, wenn wir Musik spielen. Das war jetzt aber nicht, das war jetzt nicht schlimm, ne? Also, wir kommen mit allem zurecht, aber... Wir sind total gechillt. Ach, wir sind so gechillt, also gechillter kann man gar nicht sein. Wir bauen das einfach ein. Ja. Ja. Das ist alles... Wir sind so gechillt, also es war jetzt so ein Chaos, dass ich zu der Anna Andrea gesagt habe, ja. Also lauter... Was ich dir nie mehr verzeihen werde. Ja, das, davon gehe ich aus, ja. Hocke ich wieder da, ne? Du kriegst kein Buch. Das ist gemein, Anna. So kenne ich dich gar nicht. Ja. Tja. Seit 50 Minuten. Okay. Ja, Anna. Wird denn in Franken anders gemoddet als in anderen Regionen? Das müsstest du jetzt natürlich eigentlich diese drei Viertel Polizisten, von denen wir vorhin gesprochen haben, fragen. Ja, ja. Aber wenn du mich jetzt so fragst, so rein literarisch gesehen, würde ich sagen, wird in Franken vielleicht ein bisschen handfester gemordet als in anderen Gegenden, so als in München oder so. Mhm. Da wird halt einfach handfest zugeschlagen. Und natürlich mit Dialekt. Also meistens werden sie erschlagen, oder was? Mit der Hand. Nein, das kann man so jetzt nicht sagen. Uns fallen da schon ganz viele kreative Sachen ein. Wir haben zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Anthologie, die heißt Leiche sucht Autor. Da haben wir dieselbe Ausgangssituation und dann erfinden quasi unsere Autoren ganz unterschiedliche Ausgänge dessen, wie diese Ausgangssituation sich entwickeln kann. Und da stellt man dann fest, dass vor allem in Franken auch vielfältig gemordet wird. Ihr habt ja 10 rausgesucht jetzt, ne? Wie wird denn da so gemordet? Erzähl mal, bei den 10, die jetzt in der engeren Auswahl sind. Das darf ich doch nicht verraten. Aber das ist doch auf der Homepage, jetzt, oder? Schau, ja, die sind natürlich schon auf der Homepage. Aber wenn ich jetzt anfange, hier was aufzuzählen, dann könnte man ja daraus schließen, wer der Gewinner sein könnte. Und ich darf keinerlei Hinweise geben. Das heißt, das Beste ist natürlich, die Leute gehen auf unsere Seite vom Fränkischen Krimipreis und lesen sich die Geschichten da einfach durch. Ja, wie ist denn die Seite? Wie, noch mal, ich weiß nicht, ob die schon mal, das schon mal gefallen ist, aber es wäre vielleicht ganz interessant, das anzusagen. Ja, das mache ich doch ganz gerne. Ich hoffe, dass das die Leute dann auch einfach sich gleich so merken können. Das ist dieses ganz obligatorische www. Punkt. Und dann haben wir Fränkischer bitte geschrieben mit ae-krimipreis.de. Überraschung. Also eine ganz originelle, unerwartete Adresse. Es ist www.fränkischer-krimipreis.de. Und da geht ihr dann einfach auf die Rubrik Das Voting. Und dann seid ihr schon direkt bei den 10 Geschichten, die es da so zu lesen gibt. Wow. Chris ist ganz baff. Ja. Ich bin jetzt völlig überwältigt. Das dachte ich mir. Ja. Aber du bist noch viel überwältigter, wenn du... Also natürlich hast du mich jetzt so sehr überwältigt, dass ich schon gar nicht mehr sprechen kann. Aber abgesehen davon bist du natürlich noch viel überwältigter, wenn du dir die Geschichten durchliest. Anna. Hochspannung. Erzähl uns noch was über den Fränkischen Krimipreis. Du hast noch einiges mitgebracht, du willst noch einiges erzählen. Über den Fränkischen oder über Krimipreis die Kriminale. Habe ich jetzt, glaube ich, schon so ziemlich das meiste gesagt. Aber ich würde natürlich gerne noch, wenn ich darf, den ein oder anderen Veranstaltungstipp für die Kriminale euch geben, woran eben auch unsere Autoren beteiligt sind. Ich habe euch ja gerade schon erzählt von der zweiten Fränkischen Kriminacht am Lagerfeuer in Cadolzburg. Aber es gibt auch noch andere spannende Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel einen Autoren, den Daniel Karinson, der hat ein neues Buch geschrieben, einen Krimi, der heißt Goldregen. Und da geht es auch um, also es geht natürlich um Mord, aber es geht auch um Roma. Und deswegen bringt er auch noch zu seiner Lesung ein Balkan-DJ-Set mit und da kann dann in der Kofferfabrik getanzt werden nach der Lesung. Das ist vielleicht ganz schön. Das ist am Samstag, 24. Mai ab 21.30 Uhr, liest er erst aus seinem Roman Goldregen und dann das DJ-Set. Und dann haben wir noch eine ganz andere spannende Geschichte. Shakespeare wird ja oder ist ja dieses Jahr 450 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch nochmal von uns. Ja, auch ich mir jetzt im Namen meiner Eltern. Ich habe das Gefühl, du nimmst mich nicht so richtig ernst. Doch, also bitte. Ich werde es an die drei Viertel Polizisten weitergeben, dass ich mich nicht ernst genommen fühle. Aber nichtsdestotrotz, weil dieses Jahr ein Shakespeare-Jahr ist, haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Zusammen mit unserem Herausgeber, dem Thomas Kastura, haben wir Autoren die Aufgabe gestellt, Themen aus Shakespeare-Theaterstücken aufzugreifen und daraus spannende Krimis zu machen. Daraus ist eine Anthologie entstanden, To Die or Not to Die. Und die wird am Sonntag, 25. Mai, im Nürnberger Staatstheater in der Blue Box um 11 Uhr bei einer Matinee werden da also sozusagen die Geschichten gelesen von den Autoren selber. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend, nicht nur für Shakespeare-Liebhaber. Ja, Andreas, wir sind... Es ist furchtbar, wie schnell die Zeit umgeht. Wahnsinn. Es ist furchtbar. Wahnsinn. Furchtbar, man wird dabei ja nicht jünger. Ich wollte noch so viel sagen. Ich wollte nur so viel sagen. Und dann ist Schluss. Also einfach Schluss. Das kann doch nicht alles gewesen sein, Chris. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja, Andreas, wir haben ja leider nur eine Stunde. Aber Chris, das geht doch nicht. Jammer nicht. Da würde ich jetzt einfach nochmal sagen, wer jetzt quasi nicht genug Informationen in der Stunde bekommen hat, der sollte sich noch informieren unter www.die-kriminale.de. Da steht nämlich nochmal alles drauf, was wir jetzt nicht sagen. Alles, das ist Wahnsinn, was da alles drauf steht. Also, ich war völlig überfordert und überwältigt natürlich. Wir bedanken uns bei der Anna Schneider. Ja. Ihre engsten Freunde dürfen Andrea Schneider zu ihr sagen. Bei Ulla Mettler. Da reden wir nochmal drüber, wenn das Mikro aus ist. Danke, dass du da warst. Also, oder dass ihr da wart. Bei der Ulla Mettler und bei der Elisabeth Kolb. Wir sind wieder am 2. April, glaube ich, ne, sind wir auf Sendung. Ja. Und zwar haben wir da zu Gast die Annette Röckel, meine Lieblingsjournalistin von der NN. NN? Ja, ja, die schreibt immer die lustigen... Ex-Kollegin von mir. Echt? Willst du mal grüßen? Vielleicht hört sie zu. Liebe Annette. Na, du grüßt sie einfach persönlich das nächste Mal. Das mache ich dann, ja. Sagst genau. Einen schönen Gruß von der Anna. Ja, von der Anna. Von der Andrea. Vielleicht sagt sie dann, ach, von der Andrea. Jetzt. Wahrscheinlich. Okay. Ja. Ja. Vielen Ausblick, Dank. Ja, vielen Dank. Fürs Zuhören. Ach so, ja, vielen Dank fürs An Zuhören. An unsere Hörerinnen und Hörer, Andreas, ja? Ja, ich weiß. Ach, die Uhr tickt und tickt. Ich wollte einen kurzen Ausblick noch geben. Ja, okay. Und zwar ist mir noch eingefallen, dass Ende dieses Monats in genau einer Woche das Jugendfilmfestival stattfindet. Eine nette Veranstaltung, bei der man umsonst Filme sehen kann von verschiedenen Menschen, die hier in der Region jüngere Menschen, die in der Region Filme machen. Im Cinecittà in einer Woche, also an dem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und Chris, vielleicht, ich kann es nicht versprechen, deswegen wollte ich es jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, vielleicht haben wir einen kleinen Beitrag davon dabei und ja, kann passieren. Lasst euch überraschen über die nächste bunte Tüte aus der Schnickschnack gemischtes allerlei Box. Dings, Bums. Ach, ich verrät mich, Chris. Du rette mich. Doch auch. Rette mich, Chris. Ja. So, also jetzt wir verabschieden uns. Die Zeit tickt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, jo. Vielen Dank für der die Einladung. Ja. Schön, dass er da geschehen. War. Er war lustig, war echt super. Bis zum nächsten Mal, euer Chris und euer Weber.